jetzt nur zum Spielen ein. Doch ich möchte wo ganz anders sein. Und ich schleich mich hinaus zu deiner Mutter. Sie steht unten am Herd und ich berühre sie ganz zart. Und sie riecht so gut, deine Mutter. Ich will nicht zu dir.